Dass sich wirklich so ein Raum in der Herrlichkeit geöffnet hat, jetzt schon die ganze Zeit. Und zwar ist es ein Raum der Kühnheit. Ein Raum der Kühnheit, wirklich auf das Wasser zu gehen und wirklich etwas zu wagen für Jesus. Und wirklich aus der Bequemlichkeitszone auszutreten und wirklich zu erleben, wie Gott übernatürlich wirkt auf dem Wasser. Wie Gott übernatürlich wirkt, indem wir aus der Bequemlichkeitszone austreten. Und wenn du einfach von diesem Geist der Kühnheit erfüllt werden willst, das heißt in Apostelgeschichte 4,31 heißt es, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes mit Kühnheit. Mit Kühnheit. Kühnheit, das Evangelium weiterzugeben. Vielleicht auch Kühnheit, Projekte zu beginnen, die Gott dir schon lange gesagt hat, aber wo du dich bisher nicht getraut hast. Kühnheit, Visionen zu verfolgen, wo du vielleicht Hindernisse siehst, die dir unmöglich erscheinen zu überwinden. Aber diesen Geist der Kühnheit, ihm für das Unmögliche zu glauben. Also deinen Schritt zu gehen und ihm dann für das Unmögliche zu glauben. Petrus musste seinen Schritt gehen aus dem Boot und dann hat Gott das Wasser übernatürlich tragen lassen. Was Petrus nicht möglich war, hat Gott getan, als Petrus seinen Schritt gegangen ist. Und deswegen, wenn du einfach von diesem Geist der Kühnheit erfüllt werden willst heute Abend, dann streck einfach mal deine Hände aus, auch wenn du über Livestream zuschaust. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass der Himmel offen ist, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für die Ausgießung deines Heiligen Geistes heute Abend, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass dein Geist der Kühnheit ist, Herr. Ein Geist der Kraft, Herr. Du hast uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du uns füllst heute Abend, Herr, mit diesem Geist der Kraft und der Kühnheit, Herr. Kühnheit, Herr, voranzugehen. Kühnheit, Herr, Schritte zu gehen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, du solltest mal wirklich so mit Kühnheit mal sagen. So, und ich gehe diesen Schritt in Jesu Namen. Halleluja. Und der Heilige Geist wird dir zeigen, was es bedeutet in Jesu Namen. Halleluja. In deinem Leben. Vater, wir danken dir, Herr, dass du diesen Geist auf uns ausgibst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns wirklich, dass du die Freude auf dem Wasser zu gehen auf uns ausgibst, Herr. Oh, die Liebe zu diesem Lebensstil des Glaubens, Herr. Dass du es auf uns ausgibst, Herr. Diese Liebe dazu, Herr, wirklich auf dem Wasser zu gehen und zu vertrauen, dass es trägt, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen Raum der Kühnheit, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Beginn einfach in Sprachen zu beten, beginn im Geist zu beten. Halleluja, auch wenn du über Livestream zuschaust, beginn einfach dich mit diesem Raum zu verbinden. Erfüll dich gerade jetzt. Erfüll dich gerade jetzt. Oh, Rabasana Lalabashi, Kararara. Oh, füll uns mit deiner Kühnheit, Herr, unseren Mund zu öffnen, Herr, und dein Wort weiterzugeben, Herr. Füll uns mit deiner Kühnheit, Herr, unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Verwandten, Freunden, Bekannten, Herr, dein Evangelium weiterzusagen, Herr. Füll uns mit deiner Kühnheit, Herr, für die Kranken zu beten und zu erwarten, dass sie gesund werden, Herr. Füll uns mit deiner Kühnheit, Herr, Herr, den Gebundenen und Belasteten zu dienen und zu erwarten, dass sie frei werden, Herr. Füll uns mit deiner Kühnheit. Füll uns mit deiner Kühnheit, Dinge zu wagen, die vielleicht noch niemand gewagt hat. Herr, du hast gesagt in deinem Wort, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, Herr. Das hast du denen bereitet, die dich lieben, Herr. Oh, wir empfangen es, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dieses Jahr ein Jahr der Landeinnahme ist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dieses Jahr ein Jahr der offenen Türen ist, Herr. Herr, wir danken dir, dass dieses Jahr ein Jahr der Offensive ist, Herr. Und wir treten ein in diese Offensive deines Geistes. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Komm, tut euch einfach mal zu zweit zusammen. Legt euch einfach mal gegenseitig die Hand auf die Schulter und setzt wirklich diesen Geist der Kühnheit übereinander frei. Halleluja, in Jesu Namen. Oh, Rakanalamashi, kadadada. Oh, komm mit dem Geist der Kühnheit, Herr. Fall mit deiner Herrlichkeit, Herr. Shakaralalamando korabasandadadadadadadadada. Korabasandadadadadadadadada. Oh, fall, Heiliger Geist. Oh, shakaralando korabasanda karabasandadada. Auch du über Livestream, empfang diesen Geist der Kühnheit aus dem Raum der Herrlichkeit. Ein Raum der Kühnheit, ein Raum, auf dem Wasser zu gehen. Ein Raum in der himmlischen Herrlichkeit, das Unmögliche zu wagen und das Unmögliche zu erwarten. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, Shakarananda Basi Karanandando. E Karanalamanto Rabasanda Dalabando. Oh, Retenda Dalala. Oh, füll uns, füll uns, füll uns, Heiliger Geist, füll uns, Heiliger Geist, füll uns. Ah. More, more, more, more, oh, more. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt sprich deinem Nachbarn oder deinem Bruder oder deiner Schwester, sprich ihm oder ihr zu und sag, du gehst auf dem Wasser und du genießt es. Amen, du gehst auf dem Wasser und du genießt es. Halleluja, preist den Herrn. Halleluja, komm, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. So gut. Wenn du am Platz gehst, sagst du nochmal zu irgendjemand in deiner Nähe, du gehst auf dem Wasser und du genießt es. Halleluja. Halleluja. Du gehst auf dem Wasser und du genießt es. Auch du über Livestream. Du gehst auf dem Wasser und du genießt es. Halleluja. Jetzt ist nicht die Zeit für Passivität. Jetzt ist nicht die Zeit, hinterm Ofen zu sitzen, sondern jetzt ist die Zeit, auf das Wasser zu gehen und das Unmögliche zu erwarten. Jetzt ist die Zeit, in Kühnheit voranzugehen. Jetzt ist die Zeit, in Kühnheit das Land einzunehmen. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Sag nochmal zu dem, neben dem du jetzt sitzt, jetzt ist die Zeit, in Kühnheit das Land einzunehmen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte euch heute Abend in aller Kühnheit noch ein paar grundlegende Dinge des prophetischen Dienstes einfach weitergeben. Und zwar insbesondere des prophetischen Dienstes im Neuen Bund. Und ich möchte euch heute Abend auch weiter aktivieren. Also das ist schon wieder der nächste Schritt, wo du heute Abend auf dem Wasser gehen kannst. In der Aktivierung auch der prophetischen Salbung in deinem Leben. Weil ich habe schon ein paar Mal gesagt in dieser Lehre über den prophetischen Dienst. Jeder Sohn und jede Tochter im Neuen Testament ist ein Teil eines prophetischen Volkes. Wir sind ein prophetisches Volk. Sag zu deinem Nachbarn, du bist Teil eines prophetischen Volkes. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte heute Abend zum Anfang einfach nochmal ein paar grundlegende Dinge über die Aufgaben und über die, überhaupt die Bedeutung des prophetischen Dienstes im Neuen Bund mit euch besprechen. Und ich möchte beginnen mit Epheser 2, Vers 20, wo wirklich auch die Bedeutung des prophetischen Dienstes ganz klar zum Ausdruck kommt. Da spricht der Apostel Paulus über die Gemeinde und er sagt Folgendes. Halleluja. Er sagt hier, ihr seid, zur Gemeinde spricht er, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage, sag mal Grundlage, also auf dem Fundament mit anderen Worten. Und dann sagt er, was ist das Fundament? Er sagt, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Mit anderen Worten, Paulus sagt, der prophetische und der apostolische Dienst, das sind die beiden Grundlagendienste, die das Fundament für die Gemeinde Jesu legen. Fundament, salbungsmäßig. Ja, es geht hier immer um Salbungen. Bei den Dienstgaben im Neuen Bund geht es immer um Salbungen. Es geht um Kraftwirkungen. Und die prophetische Salbung und die apostolische Salbung zusammen sind die Grundlage für die Gemeinde Jesu. Und somit ist tatsächlich das Amt des Propheten nach dem Amt des Apostels ist das Amt mit der höchsten Autorität, wie gesagt nach dem Apostel, das Amt mit der höchsten Autorität in der Gemeinde Jesu. Halleluja. Und du findest diese beiden Säulen auch vorgeschattet bereits im Alten Testament. Und das wollen wir uns auch noch kurz anschauen. Und zwar in Sacharja Kapitel 4, Vers 2. Da wird es noch mal ein bisschen auch deutlicher, auch wenn hier nicht direkt der Begriff Apostel und Prophet davon die Rede ist. Sacharja Kapitel 4, Vers 2, das ist eine der Visionen, das fünfte Nachtgesicht von Sacharja, dem Propheten Sacharja. Und es heißt hier, und er, also der Engel, der mit ihm redete, sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold. Wofür steht der Leuchter? Im Alten Testament immer für das Volk Israel, im Neuen Testament für die Gemeinde Jesu. Ja? Amen, der siebenarmige Leuchter steht für die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes. Ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm. Wofür steht das Öl? Heiliger Geist, die Salbung. Amen, die Salbung Gottes. Sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen, also siebenarmiger Leuchter, seine sieben Lampen auf ihm. Je sieben Gießröhren für die Lampen, also Gießröhren für die Salbung, mit anderen Worten, ja, in den Leuchter, der für die Gemeinde steht, sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind, und jetzt kommt's, und zwei Ölbäume, sag mal zwei Ölbäume, und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölgefäßes und einer auf seiner Linken. Was sind die Ölbäume? Die Ölbäume sind die Quelle des Öls. Also mit anderen Worten, die Träger der Salbung. Okay, Logo. Die Träger der Salbung. Und jetzt sagt er dann weiter, jetzt kommt er noch einiges zuvor, nicht durch Heer und nicht durch Kraft und so weiter, aber das ist jetzt nicht unser Thema, sondern jetzt gehen wir weiter in Vers 11, weil da fragt nämlich Sacharja den Engel, was es denn mit diesen beiden Ölbäumen auf sich hat. Ja? Und das ist jetzt ganz wichtig, er sagt hier in Vers 11, und ich antwortete und sagte zu ihm, was sind diese zwei Ölbäume, also diese Träger der Salbung mit anderen Worten, zur Rechten des Leuchters, also der Gemeinde, und zu seiner Linken. Und ich antwortete zum zweiten Mal und sagte zu ihm, was sind die beiden Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich ausfließen lassen. Das heißt mit anderen Worten, es gab zwei Hauptölströme, die sozusagen diese sieben Lampen des Leuchters gespeist haben. Ja? Und diese zwei Hauptölströme kamen von zwei Ölbäumen. Und jetzt möchte er wissen, was sind diese Ölströme und was sind diese Ölbäume? Und er sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da sprach er, dies sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Und dann im Zusammenhang von Sacharja Kapitel 4 weiter vorne kannst du das nachlesen. Im ganzen Sacharja ist immer wieder davon die Rede von diesen zwei Gesalbten. Und damals war das, und das ist ein Vorschatten für den neuen Bund, letztendlich für den apostolischen und prophetischen Dienst, damals waren es Zerubabel, das war der Statthalter in Jerusalem, der steht für den apostolischen Dienst, also der Leiter sozusagen, ja, Zerubabel. Und der zweite war Jehoshua oder Jeshua kann man sogar auch sagen. Und der war der hohe Priester und der steht für den prophetischen Dienst. Und hier hast du schon ein gutes Stück weiter Offenbarung darüber, gerade auch speziell, was den prophetischen Dienst ausmacht. Okay, den apostolischen Dienst haben wir gesehen, ist der Leiter hier, der Zerubabel ist der Leiter. Jehoshua oder Joshua oder ja, gibt es verschiedene Varianten, wie man das schreiben kann, war der hohe Priester, und der hohe Priester steht für die prophetische Salbung. Und da kannst du schon sehen, ein wesentlicher, oder ich würde sogar sagen, der Hauptdienst oder das Hauptherz des prophetischen Dienstes ist tatsächlich der Geist, der hohe priesterliche Geist. Was ist der hohe priesterliche Geist? Ist der Geist der Fürbitte. Weil der hohe Priester vertritt das Volk vor Gott. Dafür war er der hohe Priester. Er war sozusagen im alten Bund, war er der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Ja, durch seine Opfer, durch seine Fürbitte und so weiter. Das heißt, der hohe Priester steht für das fürbittende Herz, das im prophetischen Dienst schlägt. Ich sag mal so, kein Herz der Fürbitte, kein Prophet. Es gibt genügend Leute, die meinen, sie sind, was weiß ich, für powerfule Propheten, nur weil sie irgendwelche großartigen Sachen sagen oder womöglich gar Gerichtsprophetien oder sonst irgendwas oder alles wird immer schlimmer oder sonst was. Aber wenn dahinter nicht ein Herz der Fürbitte steht, dann ist es nicht diese Säule, die Gott als Grundlage für die Gemeinde gesetzt hat. Gott hat den prophetischen Dienst als eine wesentliche Grundlagensalbung für die Gemeinde gegeben. Und das ist absolut übernatürlich. Genauso wie übrigens auch der apostolische Dienst absolut übernatürlich ist. Apostolischer Dienst, apostolische Salbung bedeutet nicht einfach, dass jemand einfach, was weiß ich, der Chef von einem großen Werk ist oder viele Gemeinden unter sich hat oder sonst irgendwas. Weißt du, sonst müsstest du jeden katholischen Bischof Apostel nennen, weil der hat auch viele Gemeinden unter sich, ja. Sondern Paulus sagt ganz klar, was das Kennzeichen des apostolischen Dienstes ist. Er sagt es in 2. Korinther 12, Vers 12. Er sagt, denn die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. Und dann sagt er erstens, in vielem Ausharren, das heißt Geduld ist die das erste Kennzeichen des apostolischen Dienstes. Geduld, langer Atem, Ausharren, Durchhalten und so weiter. Kannst du bei Paulus sehr gut sehen, wie er durchgehalten hat. Ja. Ja, durchhalten und dann zweitens in Zeichen und Wunder. Also du kannst auch sagen, kein Ausharren, kein Apostel. Ja, wenn Leute, wir waren mal in Afrika bei der Maria Prehan, haben da eine Konferenz gemacht über die Herrlichkeit Gottes und da war dann so ein junger Mann, den hat die Maria kurz vorne was sagen lassen und dann hat er gesagt, hello, so auf Englisch, hello, my name is, was ist ich, und beziehungsweise er hat gesagt, hello, my name is Apostle sowieso, hat er gesagt. Ja, und die Maria hat mir schon so zugeflüstert und gesagt, ja, hier sind alle Apostel. Und also ein 19-Jähriger, der sich selber als Apostel bezeichnet, das ist geradezu lächerlich angesichts von 2. Korinther 12, Vers 12, in vielem Ausharren. Ein 19-Jähriger kann noch gar nicht so viel ausgeharrt haben. Selbst wenn er die Berufung zum Apostel hat, definitiv hat er noch nicht das Amt. Und genauso gibt es ja auch einen Unterschied im Prophetischen, ob jemand die Berufung hat zum Prophetischen oder zum Propheten oder das Amt. Ja. Und auch da ist es genauso wie beim Apostolischen, es braucht sozusagen eine Vorbereitung, es braucht Ausharren, ja. Und es braucht den Erweis des Übernatürlichen. Ja. Also keine Zeichen und Wunder, kein Apostel, keine Fürbitte, kein Geist des Gebets, kein Herz für den Leib Christi, kein Prophet. So einfach, ja. Weißt du, du kannst wahre und falsche Propheten im Neuen Bund nicht so sehr daran unterscheiden, nach dem Motto, okay, wahre Propheten sagen immer alles richtig, falsche Propheten sagen immer alles falsch. Nein, ich sag dir, wahre Propheten im Sinne des Neuen Testaments können manchmal Dinge falsch sagen und falsche Propheten im Sinne des Neuen Testaments können manchmal Dinge richtig sagen. Aber was die einen von den anderen unterscheidet, ist das Herz. Amen. Die Motive, mit denen sie den Dienst tun. Wenn dein Motiv das ist, dass alle dich sehen, was für gewaltige Dinge du weißt, oder wenn dein Herz das ist, möglichst viele Klicks auf YouTube zu bekommen, einfach durch ein sensationelles prophetisches Wort, was es ist. Du hast vorausgesagt, keine Ahnung, das Datum, zu dem der Dritte Weltkrieg beginnt oder irgendwelche gruseligen Sachen, ja. Und dann kriegst du viele Klicks. Wenn das dein Bedürfnis ist, dann bist du sicher noch nicht reif für das Amt des Propheten. Weil das ist nicht das Herz des prophetischen Dienstes, wie auch nicht des apostolischen Dienstes übrigens. Es geht nicht um gesehen werden. Ganz viel der Grundlagendienste, sowohl des apostolischen als auch des prophetischen Dienstes, ganz viel davon geschieht im Verborgenen. Und beim prophetischen sogar noch mehr als beim apostolischen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Der apostolische Dienst ist der leitende Dienst und somit wird er auch ein Stück weit mehr gesehen, teilweise jedenfalls, als der Prophet. Aber beide sind im Hintergrund, im Geist vor allem aktiv. Ja, im Geist, in der Fürbitte, im Gebet, im geistlichen Bewegen von Dingen. Das ist die Grundlage des Dienstes. Ja, natürlich predigen Propheten auch. Also wenn sie im Amt des Propheten sind jedenfalls, dann predigen sie auch. Insbesondere ist eine der wesentlichen Aufgaben des Propheten, der im Amt ist, besteht darin, andere in den prophetischen Dienst hinein zu aktivieren. Und dafür muss man lehren und dafür muss man predigen. Also ich sage mal, kein Prophet im Amt, ohne dass er auch lehrfähig ist ein Stück weit, ja, predigtfähig ist. Ja. Und natürlich gehört es zum prophetischen Dienst, Worte weiterzugeben, ja, Worte der Erkenntnis zum Beispiel weiterzugeben, Menschen zu ermutigen. Ja, was sind die Aufgaben von prophetischen Worten? Lass uns mal ein paar Stichworte da geben. Du kannst es dir gerne auch notieren, wenn du möchtest. In erster Linie ist es immer Auferbauung, Ermutigung, Stärkung, Bestätigung oder auch Wegweisung oder Korrektur, was ein Prophet durch seine Worte bei Menschen auslöst. Wobei ich sagen würde, wenn es um Korrektur oder auch um unmittelbare Wegweisung geht, dann sollte man das wirklich vor allen Dingen dem Amt des Propheten vorbehalten und nicht, sagen wir mal, wenn du gerade jetzt anfängst zu üben, im Prophetischen zu dienen, dann fang nicht an, damit zu üben, andere zu korrigieren durch dein prophetisches Wort. Das ist kein guter Anfang. Ja. Sondern entwickle dein Herz der Fürbitte, entwickle dein Herz der Liebe. Ja. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, prophetisch zu verklausulieren, also mit anderen Worten in ein prophetisches Wort zu kleiden, was dir an irgendjemand nicht passt oder gefällt, das hat mit prophetischem Dienst nichts zu tun. Ja, das ist der Dienst der Kritik, aber das ist kein geistlicher Dienst, sondern das ist im Fleisch. Ja, das ist absolut im Fleisch. Okay. Das heißt, deswegen sollten wir immer, und das machen wir auch in unseren Aktivierungen, wenn wir heute Abend aktivieren, dann geht es ausschließlich darum, denjenigen, dem du heute Abend dienst, mit einem Gedanken aus dem Sinn Christi zu ermutigen, aufzuerbauen, zu stärken, zu bestätigen, einfach zu ermutigen, mit Gott voranzugehen. Es geht nicht darum, jemanden zu korrigieren, das überlass anderen. Entweder Leute, die im Amt des Propheten sind oder geistlichen Leitern oder wie auch immer oder ihren besten Freunden oder keine Ahnung oder ihrem Ehepartner, die sind auch immer gut im Korrigieren. Preis den Herrn. Ja. Also überlass anderen das. Das ist heute Abend nicht deine Aufgabe. Auch nicht Wegweisung. Ja, also was ich ich sehe den Namen einer Stadt und ich glaube, du sollst dahin umziehen. Nein, Vorsicht. Ja. Oder ich habe deinen Namen gehört. Ich glaube, das wird dein zukünftiger Ehepartner. Vorsicht. Ja. Okay, also nicht solche Geschichten. Okay. Generell kann man sagen, ist es im neuen Bund nicht die Aufgabe eines Propheten im Amt, etwas in jemand hinein zu prophezeien, was nicht von Gott bereits in ihn hineingelegt worden ist. Das ist ganz wichtig, weil im neuen Bund sind wir alle von neuem geboren. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in uns. Wir hatten es jetzt schon ausführlich davon. Wir werden geleitet durch das innere Zeugnis. Das heißt, es geht nicht darum, irgendetwas in jemand hinein zu prophezeien, sondern vielmehr, man könnte es so sagen, es geht vielmehr darum, etwas in jemand hervorzuprophezeien, was sowieso schon da ist. Also entweder was sowieso das bestätigt, was derjenige schon weiß, das kann sein, das ist auch prophetisch, ja, etwas zu bestätigen, was derjenige selber schon weiß, ihn darin zu bestärken, darin vorwärts zu gehen. Es kann aber auch sein, dass etwas hervorgesprochen wird und derjenige bei dem prophetischen Wort denkt, oh, daran habe ich noch nie gedacht, aber während er daran denkt, merkt er plötzlich, wow, da wird es warm, da wird es rund, ah, das fühlt sich gut an. Ja, und plötzlich merkt er, ah, das passt. Ja. Und dann geht er oder sie in diese Richtung, dann wird es hervorgesprochen. Oder eben auch, der prophetische Dienst kann auch dazu dienen, um Überlagerungen bis hin zu dämonischen Mächten, die Dinge blockieren im Hintergrund, die Gott in das Leben von Menschen gelegt hat, wegzunehmen. Ja. Einfach durch das prophetische Wort. Und das passiert teilweise ganz unspektakulär. Ja. Es kann zum Beispiel ein Geist der Furcht oder der Minderwertigkeit auf jemand liegen, aber durch das prophetische Wort allein, wie es gesagt wird, in welchem Rahmen es gesagt wird und so weiter, wird etwas weggehaut, was die Person plötzlich befähigt, einfach darin weiterzugehen. Oder darin zu gehen, was Gott für sie hat. Ja. Natürlich kann das prophetische Wort eben auch, wie gesagt, auch Korrektur bringen. Aber auch bei der Korrektur ist es so, wirklich Propheten im Amt, die wirklich reif sind, bringen die Korrektur meistens so, dass es außer der Person selber und vielleicht noch ihrem geistlichen Leiter sonst keiner wirklich merkt. Ja, weil es geht nicht darum, jemand zu sagen, oder vielleicht, geistlicher Leiter ist vielleicht jetzt auch zu einseitig gesagt, jemand, der die Person gut kennt, sage ich mal so. Ja, also jemand, der einfach eine geistliche Sicht hat für die Person. Ja, die kann das bestätigen, die kann sagen, oh ja, genau, das passt. Ja, aber nicht so, dass jemand bloßgestellt wird. Ja. Das ist unreif, jemand bloßzustellen, zu sagen, ich sehe die und die Sünde in dir oder ich sehe die und den Fehler und das musst du ändern und so weiter. Das ist, so muss man es nicht formulieren und es ist auch nicht auferbauen, sondern das ist unter Umständen niedermachen und dann bist du, was weiß ich, ich war einmal, das ist schon viele Jahre her, wahrscheinlich 30 Jahre fast, Irina war damals auch dabei in einer Versammlung von einem tatsächlich relativ bekannten Propheten, auch immer noch bekannt, damals war er noch relativ jung und er hat dann vor versammelter Mannschaft, hat er zwei Leute rausgerufen, einen Mann und eine Frau, und die waren wohl befreundet, aber noch nicht verheiratet. Und dann hat er also vor versammelter Mannschaft zu der Frau gesagt, hey, komm, gib deinem Herzen einen Stoß. Ich weiß ja, dass der Typ ein bisschen langweilig ist und dass er nicht so richtig in die Hufe kommt, aber er ist schon okay und so weiter und ihr solltet heiraten, so ungefähr, ja. Uiuiuiuiuiui. Was löst es aus? Es löst aus, dass wann immer du diesen armen Mann siehst in Zukunft, wenn du in dieser Versammlung warst, dann hast du diesen Gedanken im Kopf, ach, das ist die Schlaftablette, ja. Das ist nicht so gut, ja. Ja, das bleibt hängen, verstehst du? Du musst dir immer bewusst sein, als derjenige, der etwas weitergibt, du musst dir immer bewusst sein, das bleibt nicht nur hängen bei der Person, für die es ist, sondern auch bei denen, die zuhören. Ja, und deswegen macht der weise Prophet solche Sachen nicht. Ja, der hat einige Bücher geschrieben über den prophetischen Dienst und ist auch durchaus bekannt. Wenn ich den Namen sagen würde, würden ihn einige kennen, aber damals war er wirklich noch sehr jung, glaube ich. Damals war er vielleicht 30 oder so. Ja, deswegen ist es eben gut, wenn man halt nicht schon gleich mit 25 im Amt des Propheten steht vielleicht. Ja, weil es braucht Übung, verstehst du, es ist Übung. Und deswegen üben wir auch hier in der Glory Life Schule. Weißt du, das, was wir hier tun, ist nicht hier zu sagen, okay, wir sind alle die perfekten Propheten und jetzt geben wir Worte weiter und so spricht der Herr und jawohl und wir wissen, was Sache ist, sondern wir üben. Sagt sie immer neben dir, wir üben. Ja? Und wir dürfen üben. Ja? Und wir dürfen lernen und wir dürfen auch Fehler machen. Und deswegen ist aber wichtig, einfach bevor wir üben, ist wichtig, dass du dir auch dessen bewusst bist, was der prophetische Dienst kann und soll und was er auch nicht soll. Ja? Der Prophet soll dich nicht führen und leiten. Das haben wir schon gesagt, sondern das innere Zeugnis soll dich führen und leiten. Ein Prophet soll übrigens auch nicht eine Gemeinde leiten, in der er nicht selber der Pastor ist. Ja? Also außer er ist Pastor und gleichzeitig Prophet. Ja? Aber er soll nicht die Gemeinde leiten, für die ein anderer gesetzt ist. Er kann Worte weitergeben, er kann sagen, hey, das sehe ich und ich glaube, da ist etwas für die Gemeinde vorbereitet und da in diese Richtung sollten wir gehen, aber die Verantwortung nachher für die Leitung hat der, den Gott für die Leitung gesetzt hat. Das heißt, Gemeinden werden in der Regel nicht von Propheten geleitet, sondern entweder von Aposteln, Evangelisten, Pastoren, wie auch immer, manchmal auch eine Mischung von verschiedenen Ämtern, je nachdem, einfach von Leuten, die Gott gesetzt hat für die Leitung. Von solchen Personen werden Gemeinden geleitet, nicht von reinen Propheten, sondern reine Propheten geben ihre Eindrücke weiter, ihre Impulse weiter. Ja, sie dienen auch, helfen auch, wirklich auch die Berufung einer Gemeinde hervorzusprechen, hervorzubringen. Auch den Leitern helfen sie, Dinge vielleicht zu sehen, die sie vorher nicht klar gesehen haben oder die sie vielleicht gespürt haben, aber nicht richtig sich bewusst gemacht haben. Ja, also sie können schon korrigierend wirken im Geist, aber nicht, indem sie die Leitung übernehmen. Das ist auch ein Fehler, ja. Das ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Monaten oder so, kam so ein junger Mann zu mir und sagte zu mir, ja, ich habe erkannt, du bist ein Apostel und so weiter. Und ich sage, okay, alles klar. Und dann hat er gesagt, ja, und ich bin ein Prophet. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann hat er gesagt, und Gott hat mich an deine Seite gestellt, um dir zu sagen, wo es lang geht. So ungefähr hat er es formuliert. Ja. Und dann hat er gesagt, so nach dem Motto, wenn du machst, was ich sage, dann bist du im Willen Gottes. Und dann habe ich gesagt, tu mal langsam. Und so weiter. Und ich war jetzt nicht irgendwie, ich war einfach locker und habe gesagt, okay. Aber ich habe deutlich gemacht, naja, also ganz so läuft's nicht, ja. Und dann, naja, das, was ich dann als nächstes von ihm gehört habe, war, dass er einen Brief geschrieben hat und darin geschrieben hat, dass Gott mich jetzt verworfen hätte, weil ich den Propheten nicht anerkannt hätte. Ja, also, so. Ja, klar, das ist einfach, da lachen wir drüber, aber sowas gibt es offensichtlich. Es gibt Leute, die sind einfach total unreif und überschätzen sich selber maßlos. Und vor allen Dingen die Ordnung Gottes in der Gemeinde. Ja. Du kannst, auch wenn du die gewaltigsten Offenbarungen hast, kannst du nicht über die gesetzte Leitung hinweggehen. Auch in deinem Glory House zum Beispiel, wenn du prophezeist in deinem Glory House, heißt es nicht, dass du die Leitung des Glory Houses übernimmst, sondern so wie der Leiter dir Raum gibt für die Impulse, die du hast, so bringst du es ein und du dienst dem Leiter damit. Und natürlich kann der Leiter durch dich Erkenntnisse gewinnen, die er vielleicht ohne dich nicht gewinnen würde. Und das ist ja gut so. Und dafür sind Leiter dankbar, verstehst du? Gute Leiter wollen ja von Gott hören. Ja, die freuen sich ja. Weißt du, ich lasse mich gern korrigieren durch wen auch immer. Gott kann durch wen auch immer sprechen. Ja, in der Bibel sehen wir, Gott hat sogar mal durch einen Esel gesprochen. Ja, ist so. Also Gott kann durch jemanden sprechen, der komplett neu bekehrt ist und er sagt irgendwas und denkst, wow, das war ich total Gott. Ja. Und ich habe das schon öfters erlebt, auch selber. Ja. Die Leute wussten es gar nicht, aber Gott hat durch sie total zu mir geredet und es waren jetzt keine irgendwie anerkannten, speziellen irgendwas. Ja. Der Titel ist gar nicht so entscheidend, verstehst du? Sondern die Motive sind entscheidend. Die Motive sind entscheidend. Jede Form von, ich sag mal, von Geltungssucht muss gekreuzigt sein, ja, oder gekreuzigt werden, je nachdem. Gesehen werden wollen, ja. Das ist nicht der Sinn Christi. Es geht letztendlich um den Sinn Christi. Davon hatten wir es das letzte Mal. Was ist der Sinn Christi? Jesus hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, ja. Das heißt, das ist der Sinn Christi. Ja, ein Prophet ist nicht einer, der sagt, ich weiß was, was du nicht weißt, ätschi, bätschi, ja. Ein Prophet ist auch nicht einer, der sich in die Position eines Wahrsagers drängen lässt. Das ist auch ganz wichtig. Das ist teilweise ein bisschen eine Krankheit manchmal im Leib Christi, weil sie denken, nur weil jemand zum Beispiel eine starke Gabe der Erkenntnis hat und einfach starkes im Weitergeben persönlicher prophetischer Worte, wirklich die Dinge passen und so weiter, oder sogar auch schon mal im größeren Rahmen was weitergegeben hat, was ich irgendwas vorausgesagt hat, ein Erdbeben, so wie Agabus, nein, das war eine Hungersnot, Entschuldigung, war eine Hungersnot, aber ein Erdbeben oder eine politische Situation vorausgesagt hat und ist tatsächlich so eingetroffen und das passiert. Ich habe das selber auch schon erlebt, dass Gott mir Sachen gesagt hat über die politische Situation, die sind genauso eingetroffen. Aber weißt du, das heißt nicht, dass du unbedingt berufen bist, jedes Jahr zum 1. Januar wieder eine Liste von prophetischen Worten rauszugeben, was Gott angeblich alles im kommenden Jahr tun will, im politischen, gesellschaftlichen und hier und da, sodass die Leute sagen können, wow, das ist ja interessant, was der weiß. Verstehst du? Und tatsächlich ist es so, wenn du mal manche von den Videos und so weiter, die teilweise in YouTube kursieren, manchmal am Anfang des Jahres, wenn du sie mal wirklich nachher, wenn sie wirklich konkrete Sachen sagen, fast wie Wahrsager, ja, also alles mögliche Wissen, politisch hier und politisch da und das wird in Frankreich passieren und das wird in Amerika passieren und das wird hier und wird da passieren und so weiter. Ja, wenn du am Ende des Jahres guckst, wie hoch der Prozentsatz der Sachen ist, die du wirklich verifizieren kannst, ist es oft sehr gering. Aber der Punkt ist, die Leute haben am Ende des Jahres schon wieder vergessen, was der am Anfang des Jahres gesagt hat und sie freuen sich schon wieder auf das neue Video. Ja, ist so. Und dann hat es wieder viele Klicks, ja, weil sie wieder sagen, wow, dies und jenes. Ja, und da muss man aufpassen, verstehst du? Und wie gesagt, ich sage nicht, dass Gott nicht zu Propheten oder überhaupt zu Leuten im Leib Christi spricht, auch über Weltereignisse. Aber der Anspruch, dass ein Prophet wirklich zu allem und jedem irgendwas sagen kann, das ist einfach zu hoch. Ja? Wir prophezeien alle stückweise. Und wir dürfen auch nicht Leute unter so einen Druck bringen, dass sie dann immer irgendwas Prophetisches zu allem ausspucken müssen. So nach dem Motto, du bist doch ein Prophet, dann weißt du doch ganz sicher, was ich hier in der und der Situation machen soll. Es kann sein, der Prophet hat starke Gaben der Erkenntnis in bestimmten Situationen, aber zu deiner Situation kann er gar nichts sagen. Also versuch nicht, ihn zu drängen. Am Ende sagt er dir irgendwas, was total daneben ist. Ja, es ist so. Das heißt, man kann einen Druck aufbauen und kann Propheten wirklich auch zu Wahrsagern sozusagen pushen, ja, ohne dass sie das wollen. Und die sind nicht vom Herzen falsche Propheten. Da verstehe mich da nicht falsch. Ja. Ich sage nur, die Grenze zwischen echtem prophetischen Dienst, der aus diesem fürbittenden Herz kommt, und dem Versuch, wie ein Wahrsager Dinge vorauszusagen, um Leute zu beeindrucken, die Grenze ist manchmal fließend. Ja. Und man muss da aufpassen. Und deswegen ist da auch tatsächlich immer wichtig, dass man Dinge verifiziert. Und das war ja nach der letzten Wahl in Amerika, war das ja so, dass die allermeisten Propheten die Wahl falsch vorausgesagt hatten. Und dann gab es hinterher nach der Wahl, und das fand ich sehr gut, gab es eine Bewegung wirklich unter den Propheten in Amerika, die gesagt haben, so, wir brauchen einfach ein neues Level einfach an Accountability auch, also an Rechenschaftspflicht. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wir machen einen Bund und wir sagen, ja, und wenn wir was falsch gesagt haben, dann entschuldigen wir uns dafür. Und das wäre zum Beispiel mal eine gute Kultur. Ja, manche machen das gar nicht. Die bringen einfach das nächste Video und sagen wieder was Neues. Ja, und das Alte ist einfach vergessen. Ja, okay, gut, weiß ich auch nicht. Ja, es ist irgendwie passiert. Man hat es nicht gemerkt, aber es ist passiert. Und ist zwar nicht im Sichtbaren, aber im Geist und was weiß ich wie und so weiter. Und dann wird das nächste prophezeit. Ja. Und dann ist tatsächlich irgendwann mal die Gefahr, dass das Ganze in Richtung, ich sage mal, falsche Prophetie geht, wirklich auch im herzensmäßigen Sinn, die ist irgendwann mal dann gegeben. Ja? Weil Leute dann abrutschen in dieses Ding. Erstens immer sich selber rechtfertigen. Ja? Ein echter, ein wahrer Prophet wird immer zugeben, dass er auch Fehler machen kann. Ein echter, ein wahrer Prophet wird immer sagen, ich kann mich auch irren. Ja? Falsche Propheten haben immer recht, ja? Und wollen immer recht haben. Und können sich auch nie entschuldigen. Und wenn sie nicht recht haben, dann tritt Paragraph 1 in Kraft, dass sie immer recht haben. Ja. Ja. Verstehst? So ist es. Ja. Ja, so nach dem Motto Paragraph 1, ich habe immer recht. Paragraph 2, wenn ich mal nicht recht habe, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Ja. So. Ja. Das ist nicht das Herz des wahren Propheten im neuen Bund. Ja. Im neuen Bund, weil wir prophezeien alle stückweise, hat Paulus gesagt, und wir sind alle immer noch fehlbar, auch der größte Prophet, auch der größte Apostel, alle sind immer noch fehlbar und sie können sich irren. Und das muss uns bewusst sein. Und um wie viel mehr können wir, einfache Leute, uns irren? Ja, also kannst du ganz entspannt und locker sein, ja, auch wenn jemand dir Dinge weitergibt, einfach prüf es, ja, hör es mit einem offenen Herzen. Paulus sagt ja auch, wir sollen prophetische Rede nicht verachten. Also nicht auf der anderen Seite vom Pferd sein, so nach dem Motto, es interessiert mich überhaupt nicht, was irgendjemand sagt. Und überhaupt, ich werde überhaupt gar nicht geleitet von irgendwas, was irgendein Prophet sagt, sondern nur von meinem inneren Zeugnis. Ja, dann kannst du auch an dem vorbeigehen, was Gott eigentlich für dich hat, weil Gott will durch andere Menschen zu dir reden. Definitiv. Gott redet eben nicht nur eins zu eins zu dir, sondern Gott redet auch durch andere zu dir. Gott redet durch prophetische Gefäße und der Dienst, den Propheten tun, ist ein sehr wichtiger. Wie gesagt, der Bestätigung, des Hervorsprechens, ja, des In-Existenz-Rufens, des Korrigierens, ja, auch der Wegweisung. Ja, das sind wichtige Dinge, das ist ein Grundlagendienst und vor allen Dingen auch die Salbung dahinter. Die Kraft dahinter ist dieser Grundlagendienst, ist dieses Grundöl sozusagen, ja, das in die Gemeinde hineinfließt. Diese zwei Ölbäume, das apostolische Öl und das prophetische Öl. Und die Gemeinde braucht beide Öle. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen gesunden Umgang mit dem prophetischen Dienst lernen. Ja. Also weder ihn auf irgendein Podest stellen und sagen, okay, das ist der Wahrsager, der immer alles weiß, ja. Noch auf der anderen Seite sagen, oh, interessiert mich alles gar nicht, das ist mir alles viel zu happy und die irren sich ja sowieso jedes zweite Mal und so weiter. Nein, sondern wir achten das, was Gott gegeben hat und wir gehen einfach in einer gesunden Art und Weise damit um. Ja. Und dann können wir es auch wirklich entspannt willkommen heißen und können uns freuen an allem, was Gott durch prophetische Worte sagt. Und mit der Zeit, je länger du unterwegs bist, auch im geistlichen Leben mit Jesus, umso mehr wirst du einfach auch Unterscheidung haben, wo du einfach spürst, wenn jemand einfach dir etwas weitergibt, dir ein prophetisches Wort weitergibt, wirst du spüren, was ist die Resonanz des Geistes und was ist auch irgendwie von der Frucht her einfach nicht passend, ja. Und dann tust du es einfach zur Seite. Ja. Und das ist einfach der richtige Umgang. Du machst dich nicht abhängig von prophetischen Worten, aber du heißt sie willkommen. Du heißt den prophetischen Dienst willkommen. Sag einfach mal ganz bewusst, ich heiße den prophetischen Dienst willkommen in meinem Leben. Weil er ist gesetzt, um dir die Augen zu öffnen. Ja? Um dir, okay, jetzt kannst du auch nachsprechen, das ist auch in Ordnung. Wir können es auch so machen, dass ich immer einen Satz predige und ihr sprecht es einfach nach. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber da dauert es doppelt so lang. Okay, dann kommen wir nicht mehr zur Aktivierung. Okay, Halleluja. Preis den Herrn. Also auf das Herz kommt es an. Vielleicht noch ein Gedanke, bevor wir zur Aktivierung gehen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einer dieser Stunden schon mal zumindest angedeutet habe, aber um das nochmal ganz deutlich zu machen. Ein Prophet des neuen Bundes sollte keiner sein, der sich in erster Linie mit einem Prophet des alten Bundes identifiziert. Das heißt, im neuen Bund, der neue Bund ist nicht mehr die Zeit für die Eliasse zum Beispiel, die Propheten des Baal schlachten. Ja. Der neue Bund ist nicht die Zeit für die Gerichtspropheten, die ständig Gericht hier und Gericht da sprechen, weil Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Und der oberste Prophet des neuen Bundes ist nicht Elia, sondern der oberste Prophet des neuen Bundes ist Jesus Christus. Amen. Er ist der Prophet der Propheten. Und wenn er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, um die Welt zu retten, dann sind Gerichtsprophetien immer schon von vornherein mit Vorsicht zu genießen im neuen Bund. Und insbesondere, wenn Propheten sich sehr stark mit den alttestamentlichen Propheten identifizieren und meinen, das ist ihre Inspirationsquelle und sie müssen gar so sein wie die und sie nehmen sich die zum Vorbild, dann machen sie einen grundlegenden Fehler. Sie machen nämlich das, was wovor Paulus den Timotheus warnt, als er sagt, dass er das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden soll. Das heißt, die Bibel in der richtigen Richtung auslegen. Und was ist die richtige Richtung der Auslegung? Im Neuen Bund immer vom Zentrum des Evangeliums her. Immer vom Zentrum der Person Jesu Christi her. Alles, was du liest über Elia, über Jeremia, über Jesaja, über Hesekiel, über Saharia und was auch immer, musst du immer im Licht des Evangeliums lesen. Du kannst es nicht einfach so nehmen und sagen, so, jetzt, ich bin der neue Jeremia. Oder ich bin der neue Elia. Es gibt ja manchmal, das ist das sogenannte Elia-Syndrom, es gibt ja manche Leute, die dann irgendwie abdrehen und sagen, ich bin der wiedergekommene Elia. Weißt du, Jesus hat eh gesagt, die Wiederkunft von Elia hat schon stattgefunden. Es war Johannes der Täufer. Ja? Johannes der Täufer ist gekommen und jetzt ist Jesus da. Amen. Deswegen, wir brauchen nicht mehr Elia. Wir brauchen auch nicht, ich weiß, es gibt dieses Lied, these are the days of Elijah. Theologisch leider nicht sauber. Wir leben nicht in den Tagen des Elia, sondern wir leben in den Tagen des Heiligen Geistes, des neuen Bundes von Jesus Christus. Amen. Halleluja. Das heißt, wir gehen nicht im Geist des Elias, sondern wir gehen im Geist Jesu Christi. Wir gehen im Geist der Herrlichkeit Gottes. Wir gehen im Geist der Liebe vom Kreuz. Wir gehen im Geist der Erlösung, der Rettung, der Retterliebe Gottes. In diesem Geist sind wir unterwegs. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Das heißt, ja. Okay. Halleluja. Preis den Herrn. Ich glaube, der Punkt war ein bisschen besser als euer Applaus, aber. Ja, da noch eine Bibelstelle dazu, weil die gefällt mir einfach so. Jesaja 27, Vers 2 bis 4, da heißt es, an jenem Tag wird man sagen, ein prächtiger Weinberg besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn, bewässere ihn, alle Augenblicke. Er prophezeit das messianische Zeitalter, also wenn der Messias gekommen sein wird und da leben wir. Und dann sagt er, damit ihm, dem Weinberg, was ist der Weinberg? Der Weinberg ist immer die Gemeinde Jesu. Damit ihm nichts zustößt, behüte ich ihn Nacht und Tag. Und jetzt kommt was Interessantes. Zorn habe ich nicht. Oh, fände ich Dornen und Disteln darin, im Kampf würde ich auf sie losgehen, sie allesamt verbrennen. Mit anderen Worten, wogegen richtet sich der Zorn Gottes im neuen Bund, im Zeitalter des Messias? Wogegen richtet sich der Zorn Gottes nicht gegen Menschen, nicht gegen die Sünder, sondern der Zorn Gottes richtet sich gegen den Teufel, gegen die Dämonen, gegen die Sünde, gegen die Dornen und Disteln, die den Weinberg verderben. Amen. Und Gott kämpft dafür. Und das ist das fürbittende Herz des Propheten. Gott kämpft für seine Gemeinde, dass sie von diesen Dornen und Disteln befreit wird. Er richtet sie nicht. Er hat nicht Zorn. Verstehst du? Er ist nicht zornig. Denn der Zorn Gottes ist ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha ausgelassen am Sohn Gottes, ein für alle Mal. Und somit, alles, was jetzt noch übrig bleibt, ist die ringende Liebe Gottes um die Menschen. Und er hat Zorn, ja, aber auf die Sünde. Er hat Zorn auf den Teufel, aber nicht auf dich. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, er ist nicht zornig auf dich. Selbst wenn du die größte Dummheit gemacht hast, ist er nicht zornig auf dich. Er ist zornig auf die Dummheit, aber er ringt darum, dich auf den richtigen Weg zu bringen. Und das ist das Herz des neutestamentlichen Propheten. Okay, ihr Lieben, jetzt habe ich schon wieder einiges gesagt über den Sinn Christi, von dem wir das letzte Mal schon gesprochen haben, also über den Geist, aus dem heraus wir im neuen Bund prophezeien. Und diesen Geist wollen wir heute Abend wieder freisetzen, noch stärker freisetzen als das letzte Mal. Und Gott möchte dich heute Abend wirklich in diesen Geist einweichen und dich darin aktivieren, in diesem Sinn Christi. Und wir wollen heute Abend nochmal einen Gedanken aus dem Sinn Christi weitergeben für einen Bruder oder für eine Schwester. Wir werden es heute nur ein bisschen anders machen vom Äußeren her, aber vom Prinzip her werden wir noch einmal einen Gedanken, wirklich nur ein Gedanken, es geht, wir sind immer noch am Anfang mit den Übungen, also wir geben nur einen Gedanken weiter, einen Gedanken, den Gott hat über der Person, die jetzt der du jetzt gleich zugewiesen wirst, ein Gedanken aus dem Sinn Christi. Also denk dran, Zorn hat Gott nicht, ja, okay. Verdammnis hat er auch nicht, ja. All das hat er nicht, sondern er hat Liebe, er hat Auferbauung, er hat Stärkung, er hat Ermutigung. Er will einfach von ganzem Herzen, dass dieses andere Glied am Leib Christi, dass es in seine Berufung hineinkommt, in seine Bestimmung hineinkommt und wirklich, wirklich darin ermutigt wird, den Weg mit Jesus weiterzugehen. Darum geht's, ja, zur Auferbauung, zur Ermutigung, zur Stärkung, zur Kräftigung. Okay, wir werden diesen Gedanken empfangen, indem wir uns, wie schon das letzte Mal, indem wir uns im Glauben ausstrecken. Du musst dich im Glauben ausstrecken. Ja? Letztendlich ist es so wie beim Sprachenreden. Ja? Irgendwann musstest du deinen Mund öffnen, um in Sprachen zu reden. Oder wie viele von euch mussten ihren Mund nie öffnen und reden trotzdem in Sprachen? Ja? Okay, es versteht sich von selbst. Ja? So. Und genau so ist es beim Prophezeien. Du musst deinen Mund öffnen. Das heißt, du musst einfach im Glauben abspringen. Zuerst streckst du dich im Glauben aus und das ist letztendlich die Übung, die wir machen. Wir werden in Sprachen beten, wie das letzte Mal, ja, in Sprachen beten, eine halbe Minute, dreiviertel Minute. Dann werde ich Stopp sagen und dann streckst du dich im Glauben aus, entweder etwas zu hören, ja, wir können hören im Geist, ist einer der Sinne, durch die Gott zu uns spricht, oder etwas zu spüren im Geist, das ist einer der Sinne, wie Gott zu uns spricht, oder etwas zu sehen im Geist, das ist ein weiterer Sinn, durch den Gott zu uns spricht. Vielleicht riechst du auch was, kann auch sein, das ist seltener, aber können wir auch ruhig mit reinnehmen. Vielleicht schmeckst du was, keine Ahnung, ist auch selten, aber ist okay. Weißt du, jeder Sinn, den Gott uns im Natürlichen gegeben hat, den kann er auch im Geistlichen gebrauchen. Also lasst uns im Glauben ausstrecken, dass wir einfach aus dem Sinn Christi etwas über unsere geistlichen Sinne empfangen für die Person, mit der wir es zu tun haben. Ja? Also du erwartest jetzt nicht irgendwelche himmlischen Blitze oder irgendwelche Engelsbesuche, bevor du deinen Mund öffnest oder irgendwie, ja, dass dir irgendwas von oben einfach drauf fällt, sondern du streckst dich aus im Glauben. Du hältst Ausschau im Glauben. Ja? Ja, so wie es in Habakuk heißt, auf meinen Posten will ich treten und ich will ausschauen, was er mit mir reden wird. Ja, du schaust aus, was er mit dir reden wird, durch ein Bild, durch einen Gedanken, durch ein Wort, durch einen Eindruck, wie auch immer, durch einen Geschmack oder durch einen Geruch oder was auch immer. Aber sag dann bitte nicht, oh, da hat so gestunken, ich glaube, da ist ein Dämon bei dir oder so. Ja, also das, okay. Vielleicht hat er auch einfach nur sein Deo heute nicht gebraucht, das kann auch sein. Ja. Also, okay. Und dann gehen wir auf dem Wasser, weil das ist es. Indem du es weitergehst, gehst du aus dem Wasser. Und wir haben jetzt, glaube ich, ein Fundament gelegt, dass wir wirklich diese Sicherheit haben können. Niemand erwartet von dir jetzt, dass du perfekt bist. Wenn du daneben liegst, ist auch kein Problem. Dir ist schon von vornherein vergeben. Wir üben aneinander. Ja, frag mal irgendjemand in deiner Nähe, bist du bereit, an dir üben zu lassen? Okay. Also, wir üben aneinander. Wir sagen auch nicht, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, wir sagen auch nicht, so spricht der Herr oder Gott sagt oder Gott hat mir gezeigt oder so, sondern wir sagen einfach, ich habe das Empfinden, dass Gott vielleicht sagt. So. Oder ich habe das Empfinden ich glaube, ich habe gehört, dass Gott Folgendes sagt. Und dann gibst du den Gedanken weiter. Ja? Also, du brauchst nicht da was Größeres draus zu machen, weil wenn es von Gott ist, dann spürt es die Person sowieso, ja, auch wenn du nicht sagst, so spricht der Herr. Ja? Also, Folgendes habe ich empfunden. Ja? Oder Folgendes, ich hatte den Eindruck, dass Folgendes kam mir in den Sinn, kannst du auch sagen. Ja? Und hoffentlich ist der Sinn Christi, dann passt es. Ja? Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, okay? Aber so üben wir, okay? Gut, heute Abend wollen wir es so machen, folgendermaßen. Und zwar, ihr dürft mal alle aufstehen und tut euch in Gruppen zusammen zu viert, genau zu viert. Jetzt schauen wir, wie es aufgeht. Also tut euch ganz schnell in Gruppen zu viert zusammen. Wenn ihr über Livestream zuschaut, auch für euch, wenn ihr nicht zu viert zu Hause seid, tut euch mit so vielen zusammen, wie ihr zu Hause seid. Oder aber, was ich euch auch einen Tipp geben könnte über Livestream, vielleicht könnt ihr euch über WhatsApp mit 1, 2, 3 Leuten kurz schließen und auch jetzt sozusagen einen prophetischen Zirkel bilden. Ja, das geht auch über WhatsApp nebenher. Oder wenn niemand zur Verfügung steht, den du gerade kontaktieren kannst, dann stell dir einfach jemand vor, den du kennst und lass dir einfach einen Gedanken für die Person geben, die du dir vorstellst. Und dann kannst du ja, um zu üben, kannst du dann ja später dieser Person den Eindruck schicken, den du hattest. Also ich spreche jetzt zu denen über Livestream. Dann kannst du später der Person den Eindruck schicken über WhatsApp oder E-Mail oder wie auch immer und kannst sagen, ja, Folgendes habe ich empfunden irgendwie während der prophetischen Aktivierung, dass Gott das vielleicht zu dir sagt oder dass das gerade das und das in deinem Leben ist oder passiert, ja, dann kannst du das weitergeben. Also versuche wirklich, auch wenn du über Livestream zuschaust, versuche wirklich, dich aktiv zu beteiligen jetzt und wirklich jemand vor Augen zu haben, dem du dienen kannst. Okay, jetzt hier vor Ort machen wir es so. Geht's auf, sind überall, wo ist keine Vierergruppe zustande gekommen, ist irgendwo keine Vierergruppe zustande gekommen? Wie viel seid ihr? 5, okay. Ihr seid 4. Okay, das heißt, da ist nur eine Person zu viel. Na, das ist doch schon ziemlich gut. Aber da hinten, Udo, du bist noch allein, oder? Okay, alles klar. Okay, dann sind hier 5. Okay, ja gut, dann das ist kein Problem. Dann sind wir recht gut aufgestellt. Und jetzt passt auf, jetzt machen wir es so. Folgendermaßen. Ihr entscheidet eine Person, die für die als erstes empfangen wird. Und die Person stellt sich in die Mitte. Okay, fragt einfach untereinander, wer möchte gerne einige Gedanken vom Thron Gottes für sein Leben empfangen? Okay? Und dann entscheidet, wer das Erste ist und die Person geht in die Mitte. Okay, und die anderen 3 oder maximal 4 stellen sich um die Person herum. Okay, hat jeder jemand, wer ist bei euch in der Mitte? Ah ja, hier, Bruni, okay. Jeder hat jemanden, der in der Mitte steht. So, gut. Und jetzt machen wir es so. Die Aktivierung läuft darauf hinaus. Wir werden jetzt in Sprachen beten. Zuerst werde ich noch beten und den Geist, den prophetischen Geist freisetzen. Und dann werden wir in Sprachen beten. Und dann wirst du Ausschau halten, um zu hören, zu sehen, zu empfinden. Für die Person in der Mitte. Alle die 3, die jetzt um die Person in der Mitte stehen. Jeder empfängt einen Gedanken für die Person in der Mitte. Okay? Und dann, wenn wir dann still geworden sind für eine halbe, dreiviertel Minute und wir haben empfangen, dann werde ich sagen, so, und jetzt entscheidet, wer beginnt, seinen Gedanken für die Person in der Mitte weiterzugeben. Ja? Und dann geht es einfach, ich sage mal so, im Uhrzeigersinn, machen wir es einfach der Einfachheit halber, im Uhrzeigersinn einfach weiter. Die erste Person gibt ihren Gedanken weiter, die zweite Person gibt ihren Gedanken weiter, die dritte Person gibt ihren Gedanken weiter. Und dann zum Schluss, kleine Herausforderung, eine Person, schaut einfach, dass eine Person, das könnt ihr dann einfach spontan entscheiden, wer einfach spürt, dass es auf ihn kommt, eine von den 3, wo jeder ja seinen Gedanken weitergegeben hat, eine von den 3 versucht einfach die 3 Eindrücke, die 3 Gedanken zu einer gemeinsamen Botschaft zusammenzubringen, okay? Einfach zu verbinden. Versucht es einfach mal. Einfach zu verbinden. Ja? Wenn ihr irgendeinen Gedanken nicht unterbringt in der Zusammenfassung, ist auch nicht schlimm, aber versucht es einfach mal, das zusammenzufassen zu einer Botschaft, die 3 Gedanken, okay? 3 Gedanken, eine Botschaft. Das heißt, es geht auch darum, zu erleben, wie Gott wirklich in Einheit wirkt durch eine Gruppe von Leuten für eine Person. Ja? Darum geht's. Okay? Habt ihr es verstanden? Ist noch irgendeine Frage? Alles klar? Okay, wie gesagt, ihr über Livestream, ihr könnt es machen über WhatsApp, ihr könnt euch entsprechend zusammentun oder stellt euch einfach eine Person vor, für die ihr jetzt einfach einen Gedanken empfangt, dann ist es 1:1 und dann gebt ihr später einfach den Gedanken weiter. Okay, jetzt bete ich zum Anfang, ihr könnt schon beginnen, in Sprachen zu beten. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für den Sinn Christi, Herr, den wir haben. Du hast es gesagt in 1. Korinther 2, Vers 16. Ihr oder wir aber haben Christi Sinn, Herr. Herr, durch dich, Jesus, lebt der Sinn Christi in uns. Halleluja. Und wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass damit die Fähigkeit, einen Gedanken aus der Vielzahl der Gedanken Gottes über die Person, die jetzt in der Mitte steht, einen Gedanken vom Thron Gottes zu empfangen, dass diese Fähigkeit in jedem Einzelnen von uns ist. Und in dem Namen Jesus setze ich jetzt den prophetischen Geist frei. Ich setze diesen Geist der Klarheit, ich setze diesen Geist der Ermutigung, ich setze diesen Geist der Stärkung, ich setze diesen Geist der Liebe, ich setze diesen Geist jetzt frei in unserer Mitte, in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass du zu jedem jetzt sprichst mit einem Gedanken für die Person in der Mitte, in Jesu Namen. Ich binde jeden Störgeist, ich binde jede Ablenkung und ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus, in Jesu Namen, in Jesu Namen. So, und jetzt eine halbe Minute lang mit aller Kraft in Sprachen beten. Stopp! Okay, jetzt hältst du innerlich Ausschau, um zu sehen, zu hören oder zu empfinden, nicht reden, Ausschau halten, innerlich, ruhig, Ausschau halten. Und der erste Gedanke, der kommt, den nimmst du vom Thron Gottes. Du siehst, du hörst, empfindest, einfach mit deinen geistlichen Sinnen aus dem Sinn Christi heraus für die Person in der Mitte. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Und jetzt entscheidet, wer beginnt und dann im Uhrzeigersinn einer nach dem anderen gibt den Gedanken weiter, den er empfangen hat. Wie gesagt, es ist kein langes prophetisches Wort, sondern es ist einfach ein Gedanke aus dem Herzen Gottes für die Person in der Mitte. Okay? Einer nach dem anderen. Okay. Auch du über Livestream einfach, gib einfach den Eindruck an die Person, die jetzt vielleicht mit dir im Raum ist, weiter oder notiere es für die Person, die vielleicht nicht da ist oder wenn ihr in einer WhatsApp-Gruppe zusammen seid, dann einfach gebt einer nach dem anderen den Eindruck weiter. Halleluja. Dann im Uhrzeigersinn einfach, also die Person links neben dir, gibt als nächstes ihren Gedanken weiter. Halleluja. Und wenn jeder seinen Gedanken weitergegeben hat, dann kann eine Person einfach versuchen, aus der Inspiration des Geistes heraus, einfach diese drei Gedanken zusammenzufassen zu einer Botschaft, die Gott dieser Person gerade jetzt geben möchte, zu einem Gesamtzusammenhang. Also entscheidet, wer das macht, entscheidet, wer da einfach sich berufen fühlt und dann versucht es zusammenzufassen zu einer Botschaft, okay? In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Der prophetische Geist ist da. Okay, Halleluja. Habt ihr es zusammengefasst? Halleluja. Okay, wenn ihr fertig seid, streckt einfach mal kurz eure Hand aus. Wenn ihr fertig seid, streckt kurz eure Hand aus. Okay, ja, okay, also sind so ziemlich alle fertig. Okay, ihr seid auch fertig, super. Okay, pass auf. Jetzt möchte ich Folgendes gerne wissen, und zwar von den Personen, die in der Mitte standen. Ich möchte es nur die Personen fragen, die in der Mitte standen. Und ich möchte einfach wissen, wer von euch konnte mit dem, was gesagt wurde, etwas anfangen? Wow, das sind alle, so ziemlich. Wer konnte alle, wer war bei euch in der Mitte? Konntest du was anfangen damit? Halleluja, super, okay, das war gerade meine Frage. Konntest du auch was mit anfangen? Halleluja, 100%, Amen. Danke, Jesus, Amen. Halleluja. Wer von euch hat alles empfunden, dass Gott durch ihn zu der Person geredet hat in irgendeiner Weise? Okay, Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Ich frage nochmal die Person in der Mitte. Hat nach deinem Empfinden irgendwas, was vielleicht jemand gesagt hat, du musst jetzt auch nicht sagen, wer was gesagt hat, aber war vielleicht eins der drei Worte, die du bekommen hast, wo du sagen würdest, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Das ist okay, das kann ja sein. Deswegen muss es kein falsches Wort gewesen sein, sonst kann einfach sein, dass dir momentan nichts gesagt hat. Okay? Ist da jemand? Niemand. Das heißt, es hat euch alles was gesagt. Halleluja, preist den Herrn. Komm, dann lass uns mal Jesus die Ehre geben. Amen. Letzte Frage. Gab es irgendjemand, der nichts empfangen hat, wo du sagst, ich habe nichts empfangen, was ich weitergeben konnte? Niemand. Halleluja. Geben wir Jesus nochmal einen Applaus. Preist den Herrn. Okay, pass auf. Ich glaube, wir haben gerade noch 4 Minuten. Also, wir können noch eine zweite Runde machen. Noch eine Person darf in die Mitte. Leider schaffen wir es heute nicht für alle. Halleluja. Aber es kommt ja auch nicht auf die Masse der Worte an, die du bekommst. Aber entscheidet, wer als zweites noch in die Mitte geht. Und dann machen wir noch eine zweite Runde, okay? Und lass uns gleich beginnen, in Sprachen zu beten. Auch hier über Livestream könnt ihr es einfach auch noch mal mitmachen mit einer anderen Person. Lass uns einfach in Sprachen beten. Ganz laut, 1 Minute für die Person in der Mitte. Halleluja. Alle beten in Sprachen. Korabasanda da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Und stopp! Stopp! Ganz still werden und hineinhören. Ausschau halten, um zu hören. Ausschau halten, um zu sehen. Ausschau halten, um zu empfinden. Herr, was möchtest du der Person in der Mitte gerade jetzt sagen? Welchen Gedanken hast du für die Person, die jetzt in der Mitte steht? Streckst dich aus, um zu sehen, zu hören, zu empfinden. In Jesu Namen. Halleluja. Gut. Und jetzt entscheidet, wer beginnt und den Gedanken weitergibt und dann wieder im Uhrzeigersinn einfach die linke Person gibt dann als nächstes weiter. Und zum Schluss fasst einer oder eine zusammen. Halleluja. Auch du über Livestream, ihr über Livestream, gebt einfach das weiter. Wenn du eine Person vor Augen hattest, dann schreib es einfach für die Person auf und du kannst es dann später weitergeben. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, jetzt fasst es jemand zusammen zum Schluss. Halleluja. Und wenn ihr fertig seid, dann streckt einfach kurz die Hand aus. Wenn ihr fertig seid, streckt kurz die Hand aus. Okay. Okay, noch nicht ganz alle. Wir warten noch eine halbe Minute. Gebt weiter. Und dann fasst zusammen zum Schluss. Halleluja. Okay. Wer ist noch nicht fertig? Okay, alle sind, ihr seid noch nicht ganz fertig? Okay, ich gebe noch ein paar Sekunden. Halleluja. Halleluja. Okay. Ihr Lieben, jetzt möchte ich mal gerne die Person fragen, die am Schluss zusammengefasst hat. All die zusammengefasst haben. Ist es euch schwer gefallen, das zusammenzufassen, die verschiedenen Eindrücke? Oder ich muss so weit, ich muss ja mit Ja und Nein antworten. Wer hat gemerkt, dass es leicht war, die Eindrücke zusammenzufassen? Okay. Wow, die allermeisten. Das ist ein sehr gutes Zeichen, weil wenn es leicht war, die Eindrücke zusammenzufassen, dann heißt es, dass es darin eine Grundlinie gab. Okay. Ja. Das ist der Fluss des Heiligen Geistes, der durch die Gemeinschaft fließt, der durch die verschiedenen Gefäße fließt. Okay, jetzt die Person in der Mitte. Wer konnte alles was mit anfangen, mit dem, was gesagt wurde? Okay, wieder 100%. Ja? Halleluja. Danke, Jesus. Gib mal Jesus mal die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Merkst du, du kannst richtig süchtig werden. Jetzt kannst du gerade so weitermachen. Halleluja. Aber man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Also, nächstes Mal geht's weiter. Jetzt machen wir Pause bis 8:55. Um 8:55 geht es weiter mit der zweiten Stunde. Also seid wieder da um 8:55, 7 Minuten Pause oder 8 Minuten Pause. Auch hier über Livestream. Wir verabschieden uns von euch für 8 Minuten. Dann sind wir wieder da mit der zweiten Stunde. Irina wird uns lernen in der zweiten Stunde über geistliche Autorität. Das wollt ihr nicht verpassen. Geistliche Autorität mit Irina. Also seid dabei. Um 8:55 geht's weiter. Amen.